Die Wehrsportlerinnen und Sportler der DVRK, die sich vom 9. bis 13. August an den 63. Weltmeisterschaften im militärischen Fünfkampf in Österreich beteiligt hatten, kehrten am 18. August mit der Maschine in die Heimat zurück. Bei diesen Meisterschaften erkämpften sie 2 Gold und 3 Bronze.